1945. Angehörige der österreichischen Freiheitsbataillone ziehen über die Ringstraße. Sie haben unter kommunistischer Führung innerhalb der jugoslawischen Partisanenarmee für Österreichs Unabhängigkeit gekämpft.